einmal, küss mich noch zweimal, weil stets das höchste Glück der Kuss gebracht. Denn du musst wissen, dass nur beim Küssen die ganze Welt versinkt, das Glück uns lacht. Drum bitt ich dich, inniglich, Liebling, sag doch nicht nein, wenn du mich küsst, kann ich restlos glücklich sein. Küss mich noch einmal, küss mich noch zweimal und lass mich glücklich sein.